Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir jetzt diese Diskussion hier anschaue, muss ich feststellen, wer dieses Thema nutzt, um sich gegenseitig hier zu bashen, der hat überhaupt noch nicht verstanden, was in den Schulen los ist. Dieses Thema eignet sich null dafür, aufeinander loszugehen. Wir alle wissen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, über die Ausgaben im Haushalt Bildung 2012 zu diskutieren. Das Jahr ist fast um und das Geld ist längst weg. Ich möchte aber dennoch ein paar grundsätzliche Überlegungen zur finanziellen Lage im Bildungssektor und zu den anstehenden Baustellen anstellen. Wir haben hier über Zahlen geredet, wir haben Programme aufgestellt, nur über die Kinder und die Lehrer in den Schulen haben wir eigentlich ganz wenig geredet. Ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, Frau Löhrmann. Das Kooperationsverbot muss weg. Alleine werden wir die drückenden Probleme in NRW nicht lösen können. Wir können aber nicht nur auf die Prioritäten wie hier in Nordrhein-Westfalen setzen. Wo wollen und müssen wir mehr Geld einsetzen? Mir ist klar, dass das auch zwischen den Ministerien ein Kampf ist, ums Geld ist. Jeder benötigt mehr Geld, jedes Ressort ist unglaublich wichtig. Warum jetzt gerade die von uns eingebrachten Änträge? Wir wissen schon, dass es im Grunde, ja, sie nicht umgesetzt werden, weil das Geld ausgegeben ist, aber wir wollten einfach ein Zeichen setzen. Wir wollen zum einen auf die immer mehr ansteigende Belastung der Kolleginnen und Kollegen in den Schulen aufmerksam machen. Gerade mal die Hälfte aller Lehrer erreicht das regelrechte Pensionsalter. Der Krankenstand ist im Vergleich zu vielen anderen Berufen unverhältnismäßig hoch. Es ist eine oft gehörte und, wie ich finde, ausgesprochen zynische Aussage, dass wir nur die Hälfte an psychomotorischen Kliniken bräuchten, wenn man dort keine Lehrer mehr aufnehme. Die zunehmende Anforderung an die Lehrer führt zu Überforderung und Burnout. Es sollen immer mehr Inhalte vermittelt werden und immer mehr Verwaltungsaufgaben übernommen werden. Zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabegesetz, das in dem letzten Jahr einen enormen Verwaltungsaufwand in die Schulen getragen hat. Interessengruppen verlangen immer neue Inhalte im Unterricht, ohne dass jemand sagt, was dafür gekürzt werden soll. Diese Situation führt zu Überforderung und letztendlich zu Burnout und Depression, weil das niemand mehr leisten kann. Ist dann ein Kollege erkrankt, müssen die anderen einspringen und deren Aufgabe auch noch übernehmen. So entsteht ein Dominoeffekt. Dem kann man mit einem größeren Pool an Vertretungslehrern zumindest ansatzweise entgegenwirken. Es muss dann aber auch möglich sein, sehr schnell und unbürokratisch eine Vertretung zu bekommen. Aktuell muss eine Langzeiterkrankung von mindestens 2 Monaten vorliegen, um überhaupt einen Anspruch auf Vertretung zu haben. Das passiert aber eigentlich eher selten. Kaum ein Arzt stellt einen solchen Krankenschein aus, die Atteste erfolgen häufig Woche für Woche oder 14-tägig, also gibt es keinen Anspruch auf Vertretung. Auch hier muss was passieren. Es ist unverantwortlich, dass wir unseren Lehrerinnen und Lehrern solche Arbeitsbedingungen zumuten. Das Schlimmste daran ist allerdings, dass überlastete Lehrer schlechter unterrichten. Darunter leiden dann die Schüler. Und am härtesten trifft es hier die sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen. Denn die brauchen individuelle Förderung und die Aufmerksamkeit ihrer Lehrer. Am allermeisten. Bei Schülern mit Zuwanderungsgeschichte sind die Probleme besonders groß. Die unterschiedlichsten Studien zeigen das immer wieder. Und das ist keine kleine Gruppe. Im Schuljahr 2011/2012 machten sie 26% der Gesamtschülerschaft aus. Das sind mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche. Es müssen dringend mehr Ressourcen für die individuelle Förderung von Schülern und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte in die Schulen kommen. Da ist auch der herkunftssprachliche Unterricht ein wichtiges Angebot. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, gute Kenntnisse der Herkunftssprache erleichtern es den Kindern, gutes Deutsch zu lernen. Deshalb ist es wichtig, Mehrsprachigkeit zu fördern. Es ist gut, wenn Kinder mehr über die Kultur des Herkunftslandes der Eltern erfahren. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Integration. Wir wollen, dass mehr Kinder am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen. Dafür ist das Angebot auszuweiten und offensiv dafür zu werben. In diesen 3 Bereichen, Vertretungspools, Integrationshilfe und herkunftssprachlicher Unterricht, haben wir zusammengenommen rund 400 zusätzliche Lehrerstellen beantragt. Dieser Antrag wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Wir mischen nun seit einem halben Jahr hier mit. Das 8. Schulrechtsänderungsgesetz und das anstehende Gesetz zur Umsetzung von Inklusion sind wichtige Themen und ganz sicher Schritte in die richtige Richtung. Nur über eins wird hier wenig geredet. Wie sieht es eigentlich in den Schulen aus? Mit großer Bestürzung habe ich die Zahl psychisch kranker Schüler zur Kenntnis genommen. Ich glaube nicht, dass die Einführung von neuen Schulformen und gemeinsamen Lernen ausreicht, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die Zahlen betreffen alle Schulformen. Es muss sich also auch in den Schulen einiges ändern. Wir brauchen flächendeckend mehr Sozialpädagogen und Psychologen in den Schulen. Auch dafür brauchen wir mehr Geld. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich es ja fast zynisch finde, wenn auf eine kleine Anfrage zum Thema Burnout bei Lehrern von der Landesregierung darauf hingewiesen wird, dass sich diese Schulpsychologen dem Problem der Lehrer annehmen und Hilfe leisten. Mir ist davon kein einziger Fall bekannt. Es gibt ja nicht mal genug Hilfe für die Schüler. Sozialarbeiter und Psychologen kommen außerdem oft erst dann zum Einsatz, wenn sich die Probleme eines Schülers bereits manifestiert haben. Was ist eigentlich mit den Schulen los, dass immer mehr Schüler und Lehrer offensichtlich die Schule nicht mehr als sinnstiftend betrachten, weil sie ihre Realität nicht widerspiegelt, manchmal sogar nicht mal mehr streift? Wir brauchen einen Unterricht, mit dem sich Schüler identifizieren, der ihnen im Alltag hilft und für sie nachvollziehbar sinnvoll ist. Dabei muss auch der Einsatz von neuen Medien eine größere Rolle spielen. Der Medienpass ist hier nur ein minimaler Ansatz. Wir müssen verhindern, dass Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Elternhäusern Computer und Internet nur als Unterhaltungsmedien kennenlernen. Informationstechnologien sind aus dem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Wie man sie zum Arbeiten gebraucht, muss in den Schulen eingeübt werden. Hier ist die Förderung von Lernmaterialien unter freier Lizenz ein wichtiger Schritt. Mittelfristig müssen wir weg vom Monopol der Schulbuchverlage. Mit Information und Unterstützung beim Einsatz von freien Lernmedien können wir sofort beginnen. Der Lizenzdschungel ist für Einzelne unüberschaubar. Viele Lehrer können das gar nicht mehr handeln. Da müssen für einzelne Schüler Lizenzen beantragt werden, der Arbeitsaufwand ist enorm. Macht man einen Fehler, ist man auch noch rechtlich verantwortlich und gerät da in Schwierigkeiten. Da verzichtet mancher lieber ganz und holt die Arbeitsmappe heraus. Und das verstehe ich gut. Frau Lörmann, Sie fordern die individuelle Förderung aller Schüler. Zu Recht. Software unter freier Lizenz ist dabei eine große Hilfe. Wenn man ganz unbürokratisch für jeden Schüler das angemessene Übungsprogramm nutzen kann, wird man es auch einsetzen. Die Schulen stehen vor großen Herausforderungen. Deshalb sind Schulentwicklungsprojekte so wichtig. An solchen Projekten sind die Kommunen als Schulträger der öffentlichen Schulen immer beteiligt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Kommunen in diesem Bereich weniger Mittel aus dem Landesetat bekommen sollen. Die Haushaltssituation in vielen Kommunen ist katastrophal. Sie müssen in allen Ecken und Enden sparen. Aus Köln war neulich zu hören, dass die Stadtverwaltung ihren Bediensteten deshalb in Zwangsurlaub schicken will. Ich denke, das sagt eigentlich alles. Auch die Kommunen brauchen mehr Geld für die Schulen, vor allem wenn der Prozess der Inklusion gelingen soll. Wir sehen noch weitere Probleme an den Schulen und wir werden sie hier zur Sprache bringen. Wir müssen uns auch dem Problem der ungleichen Bezahlung und unterschiedlichen Unterrichtsverpflichtungen von Lehrern widmen. Dies führt zu Unzufriedenheit und Konflikten in den Kollegien. Die Entwicklung einer inklusiven Schule wird dieses Konfliktfeld vermutlich weiter verschärfen. Auch hier werden wir eher mehr als weniger Geld brauchen. Nicht zuletzt ist es nötig, über die vielen fehlenden Schulleiter zu sprechen. Hier sind besonders die Grundschulen betroffen. Das ist ein Job mit hoher Arbeitsbelastung und Verantwortung. Dies steht in keinem angemessenen Verhältnis zur Bezahlung. Es ist zu befürchten, dass auch diese Entwicklung sich verschärft. Die neuen Aufgaben auf dem Weg zur inklusiven Schule werden zu noch mehr Belastung führen. Da ist der Schulleiterjob alles andere als ein Traumjob. Fazit: Wir brauchen mehr Geld im Bildungssystem NRW. NRW steht bei den Pro-Kopf-Ausgaben im Bundesvergleich an hinterster Stelle. Die Klassenfrequenzen sind im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch viel zu hoch. Da wird auch der Demografiegewinn nicht ausreichen. Bildung ist eine Investition in unser aller Zukunft. Wir dürfen uns nicht über mangelnde Ingenieure beschweren, wenn wir nicht genügend Schüler auf ein solches Studium vorbereiten. Und wir dürfen uns vor allem nicht über den Mangel an studierten Fachkräften beschweren, wenn es nicht genügend Studienplätze gibt. Wir brauchen eine Bildungsoffensive. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Pieper. Für die Landesregierung erteile ich nunmehr.